da gibt's geiles Loot, das finde ich gut. Ich renn durch die Dungeons mit viel Übermut. Die Gegner sind sauer, doch ich bleib entspannt. Mein Inventar platzt, doch ich nehm's in die Hand. Looten und leveln, das ist mein Plan. Egal ob im Wald oder tief im Vulkan. Gold in den Taschen, die Rüstung so schwer. Ich loot einfach weiter, ich will immer mehr. Lass uns sie looten, solange sie bluten. Die Drops sind so shiny, fast schon verboten. Ein Boss fällt zu Boden, ich grins wie ein Dieb. Mein Herz schlägt im Takt, wenn die Kiste was gibt. RP wie Konfetti, es regnet im Raum. Mein Gear ist verzaubert, man glaubt es kaum. Die Party ist wild, wir farmen nonstop. Bis selbst der Endboss ruft, ey, hört doch mal auf. Looten und leveln, das ist mein Beruf. Ich brauch keine Pause, ich